1. Als ein Ernüt Hunger snot das Land heimsucht, die sich von der früheren zu Abrahams Zeiten unterscheid, begab sich Isaac zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. 2. Dort erstien im der Herr und Weise in Ostrucklichen, nicht nach Ägypten hinabzusehen, sondern in dem Land zu bleiben, das im noch nennen word. 3. Gott forderte in auf, als Fremder in diesem Land zu verweilen und versprach im Beistand so isegen, da im Insanen nach kommen all dies Gebiet gemes dem Eid gegenüber Abraham übertragen wollte. 4. Erkundigteren Isaacs nach kommen so zahlreich wie die Stern am Himmel zu machen und ihnen dies Land zu geben, so dass durch sie al Volker der Odesegen erfahren werden. 5. Dies Gesche als Belohnung dafür, dass Abraham den Gottlichen Anweisungen gefolgt war und samtlich gebot, Satzungen soe Weisungen gewissenhaft beachtet hat. 6. Infolgedessen ließ sich Isaac in der Stadt Gerar nieder. 7. Als die Bewohner des Orts sich nach seiner Ehefrau erkundigten, behauptet sie seine Schwester, die befürchtet, man konnte in Wegen Rebekkas Schönheit umbringen. 8. Nachdem langer Zeit dort gelebt hat, beobachtet König Abimelech eins Tags durch ein Fenster, wie Isaac zartlich mit seiner Frau Rebekka umging. 9. Daraufhin ließ Abimelech Isaac rufen und stellte in zur Reed, warum seine Schwester ausgegeben habe, worauf Isaac gestand, das sein Leben gefürchtet hat. 10. Abimelech kritisiert Diocese verhalten scharf und weise darauf hin, dass like jemand mit seiner Frau hat schlafen können, was ein schwer moralisch should über das Volk gebracht hat. 11. Isaac und Rebekka zu schützen, erließ Abimelech ein Verordnung für das gesamte Volk, wonach jeder, der den Mann oder seine Frau antastet, mit dem Tod bestraft werden sollte. 12. Isaac begann in jenem Land mit dem Ackerbau und Ozielt noch im Selben Jahr ein Hundertfach ernte, da der Herr in Siklik segnet. 13. Durch diesen Erfolgerlang der Mann betrachtlichen Wohlstand, der stetig Zunahm, bis schließlich über ein außerordentliches Vermogen verfügt. 14. Abisa so gross scharf und Rinderherden soe ein Wielsal und Bedienstieten, das die Philister begannen, in seinen Reichtum zu benieden. 15. Aus diesem Nied heraus verschütteten die Philister samtlich Brunnen mit Erde, welch die Sklaven seines Vaters Abraham zu dessen Lebzeiten gegraben hatten. 16. Schließlich forderte Abimelech Isaac auf, das Gebiet zu verlassen, da für sie zu mächtig und einflussreich geworden war. 17. Isaac fügte sich dieser Aufforderung, zog von dort weg und schlug sein Lager im Tal von Gerar auf, wo sich vorus niederließ. 18. Dort ließ die Brunnen wieder freilegen, die nach Abrahams Tod von den Philisten zutschütet worden waren, und gab ihnen ernüt die Namen, die sein Vati ursprünglich gewollt hat. 19. Als Isaac Sklaven im Tal Grabungen Vornemen, stießen sie auf ein Quell mit frischem, fließendem Wasser. 20. Die Hirten von Gerar beinsprachten das Wasser jedoch für sich und gerieten in Streit mit Isaacs Hirten, weshalber den Brunnen Isaac nannte, was Zank bedutet. 21. Daraufhin gruben sie einen weiteren Brunnen, doch Orchen Dyson entstand ein Konflikt, weshalb im den Namen Sittner Gab, was anfeinding ausdruckt. 22. Zog weiter und grub einen dritten Brunnen am den Eskinen Streit mehr Gab, Dyson nannte a Rehoboth, die Gott ihnen nun Romser Ausbreitung beschafft hat. 23. Von diesem Ort aus begab sich schließlich hinauf nach Beersheba. 24. In jener Nacht erstien im der Herr in Versichetim, das als Gott seines Vaters Abraham mit im Isiend in soe sein nach kommen im Abrahams Willen segnen word. 25. Isaac errichtet dort einen Altar, den Namen des Herrn anzurufen, schlug sein Zelt auf und ließ sein Sklaven einen weiteren Brunnen graben. 26. Ker zit später such der Abimelech in auf, wo Bayer von seinem Berater Husat und seinem Heerfuhrer Pickel aus Gerar begleitet word. 27. Isaac fragte sie. Bewundet, weshalb sie zu im Kamen, obwohl sie im Zuvor feinslig begegnet waren und in aus ihrem Land vertrieben hatten. 28. Sie antworteten, dass sie die gottliche Unterstützung für in Dutlich erkannt hatten und deshalb den Wunsch hegten, ein gegenseitiges Abkommen durch einen Eid zu besiegeln. 29. Der Wertrag sollte sicherstellen, dass er ihnen keinen Schaden zufügt. So why sie in respektiert und in Frieden hatten sie hen lassen, die er nun offensichtlich vom Herrn gesegnet sei. 30. Isaac bereitet ihnen daraufhin ein festliches Mahl vor, bei dem sie gemeinsam essen und tranken. 31. Am nächsten Morgen leisteten sie sich gegenseitig den Schwur, woraufhin Isaac sie verabschiedet und sie in Frieden ihr Heimreise antreten. 32. Noch am selben Tag kehrten Isaacs Sklaven zurück und berichteten ihm von dem Erfolg ihrer Grabungen, die sie auf Wasser gestossen waren. 33. Ernannte den Brunnen Cyber, was dazu fertig, dass die Stadt bis zum heutigen Tag den Namen Bissi betragt. 34. Als Esau Wiesig Jar Old War, Nam Judith, die Tochter des Hetheters Beri, Soe Basmat, die Tochter des Hetheters Elon, zu seinen Ehefrauen. 35. Dies Verbindungen stellten jedoch eine heblich emotionelle Belastung für Isaac und Rebecca dar.